Komm, komm, ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Dreh. Den Adler auf der Klippe horst, die Ente auf dem See. Kein Ort, der Schutz gewähren kann, wo meine Büchse zielt. Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt. Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt. Komm, komm. Der wilde Falk ist mein Gesell, der Wolf mein Kampfgespann. Der Tag geht mir mit uns Gebell, die Nacht mit Hussa an. Ein Tannreis schmückt statt Blumenziel den schweißbedeckten Hut. Und dennoch schlug die Liebe mir ins wilde Jägerblut. Und dennoch schlug die Liebe mir ins wilde Jägerblut. Ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Reh. Den Adler auf der Klippe horst, die Ente auf dem See. Kein Ort, der Schutz gewähren kann, wo meine Büchse zielt. Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt. Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt.